Meditative Abstraktionen, drei Teile für Solo-Violine, komponiert von Ludwig Basile und gespielt von Sonich Chakerian.

Rota pie, ex prop Facie indignationis et ire tue, via ille vasti me et ad lisisti me. Thank you. Thank you. Et Amor Omnia, oratorische Szenen von Markus Zahnhausen mit der Organistin Anne Horsch, mit einem Mitglied des Index Four Percussion Quartets, mit dem Vokalensemble Chris Moss und dem Grassauer Blechbläserensemble, geleitet von Alexander Herrmann. Es folgen 6 Chöre von Günter Bialas nach Gedichten von Josef von Eichendorff. Thank you. Thank you. Das waren 6 Chöre von Günter Bialas nach Gedichten von Josef von Eichendorff für gemischten Chor a cappella und 2 Gitarren ad libitum mit den Gitarristen Konrad Ragosnik und Mario Sica und dem Chor des Bayerischen Rundfunks unter Wolfgang Schubert 1966.